Heute mit Pastor Joseph Prince. Preist Gott. Halleluja. Steht mal alle auf. Genau, begrüßt doch mal drei oder vier Personen in eurer Nähe. Denn wie ihr wisst, wenn ich zurückkomme, ist mein Herz immer voller Botschaften. So könnt ihr euch gegenseitig für die nächsten drei Stunden stärken. Gut, nehmt wieder Platz. Vielleicht sogar für die nächsten vier Stunden. Also vergesst nicht, einander Mut zuzusprechen. Sagt einfach, noch eine Stunde. Nun, preist den Herrn. Ich bin erst vor ein paar Tagen zurück und stecke noch im Jetlag. Sollte euch die Predigt heute nicht zusagen, schiebt es einfach auf den Jetlag. Wir hatten eine spannende Zeit. Die Gnadenrevolution ist in vollem Gange. Überall, wo ich hinkomme, wird diese Botschaft gepredigt. Einige der derzeit meistverkauften Bücher von Pastoren, sei es auf Amazon oder in den Buchhandlungen, handeln von der Gnade. Sie stellen Jesus Christus in den Mittelpunkt. Und das erfüllt mich mit großer Freude. Es scheint, als wäre die Gnade eine Zeit lang eher im Verborgenen gelehrt worden. Aber jetzt hat sie sich weit verbreitet. Sie ist überall präsent. Es ist wahrhaftig eine Revolution der Gnade. Und überall, wo ich hinkomme, treffe ich Menschen, die vom Evangelium der Gnade berührt wurden. Das zu sehen erfüllt mich mit Freude. Aber am meisten freut es mich, zu beobachten, wie das Evangelium tief im Leben vieler Pastoren und Leiter Wurzeln schlägt. Und ich habe auch unseren Pastoren, die mit mir gereist sind, gesagt, sie sollen darauf achten. Es wird Menschen geben, die mich aus dem christlichen Fernsehen kennen, die mich gesehen haben, aber meinen Lehren nicht wirklich gefolgt sind. Viele von ihnen werden berührt und kommen einer nach dem anderen zu mir, um mir zu sagen, ich habe dich doch im Fernsehen gesehen. Ich kenne dich. Ich habe dich hier und da gesehen, aber noch nie predigen gehört, bis heute. Und von jetzt an werde ich all deinen Lehren folgen. Das bringt mein Herz zum Singen. Es geht nicht um meine Lehren. Es geht darum, dass Gott das Evangelium der Gnade wiederherstellt. Erinnert euch an das, was der Apostel Paulus den Galatern in Galater 1 sagt. Mich wundert, ich bin schockiert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Was bedeutet das? Dass das Evangelium der Gnade Christi das wahre Evangelium ist. Doch die Galater ließen sich zu einem anderen Evangelium verführen. Was ist also ein anderes Evangelium? Es ist alles, was nicht die Gnade Christi ist, alles, was diese Gnade kompromittiert. Wenn wir also von der Botschaft der Gnade sprechen oder von der Gnadenrevolution, dann sprechen wir von der Wiederherstellung des wahren, ursprünglichen Evangeliums. Des Evangeliums, das Paulus predigte, für das er kritisiert und verfolgt wurde. Das ist das Evangelium, das rettet, heilt, Wasser in Wein verwandelt und, wie im Fall des Mannes, dessen Zeugnis wir vorhin gehört haben, Wein in Wasser. Es ist das Evangelium, das das Leben von innen heraus verändert, nicht durch äußerliche Verhaltensanpassungen, sondern durch eine Herzenswandlung. Ich bin so dankbar. Zum Beispiel war ich am Flughafen in Los Angeles, LAX, zusammen mit den Pastoren Lawrence und Joe. Wir waren gerade beim Einchecken. Kennt ihr den Vers, meine Schafe hören meine Stimme? Und ich kenne sie. Nun, obwohl ich normalerweise nicht wie ein Prediger aussehe, ich trage meistens eine Kappe und einen Pulli, weil ich es bequem finde. Ich sehe also überhaupt nicht wie ein Prediger aus. Erkannte jemand meine Stimme? Sind Sie Joseph Prince? Fragte er. Meine Schafe hören meine Stimme. Und dann folgte ein Zeugnis nach dem anderen. Ähnliches geschah am Flughafen in Dallas. Wieder wurde ich, kaum dass ich sprach, erkannt. Sind Sie Joseph Prince? Und dann erzählte diese Person, wie meine Lehren ihr Leben verändert hatten, wie sie von Selbstmordgedanken befreit worden war. Ich kann gar nicht zählen, wie viele solcher Geschichten es gibt. Gerade erst haben wir ein solches Zeugnis gehört. Viele berichten, wie sie in letzter Minute, manchmal nur Stunden oder Tage davon entfernt, ihrem Leben ein Ende zu setzen, Gott noch eine Chance gaben und wie das Evangelium der Gnade genau im richtigen Moment kam, um sie zu retten. Diese kostbaren Menschen. Gemeinde, es ist eine Gnadenrevolution. Und Gnade ist nicht einfach nur ein Thema. Gnade ist die Person Jesus Christus. Wenn die Bibel in unseren Übersetzungen von Gnade und Wahrheit spricht, dann kannten die jüdischen Menschen im Alten Testament diesen Ausdruck sehr gut als Chesed ve-Emet. Chesed steht für Gnade, Ve bedeutet und Emet steht für Wahrheit. Chesed ve-Emet, Gnade und Wahrheit. Und die Bibel offenbart, dass Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus zu uns kam. Johannes 1 verkündet, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit ist. Als Johannes dies schrieb, hatte er auch das jüdische Volk im Sinn. Obwohl das Matthäusevangelium eher als das jüdische Evangelium gilt, trägt das Johannesevangelium alle Merkmale der Stiftshütte in sich. So heißt es dort zum Beispiel buchstäblich, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Diese Formulierung wohnte, buchstäblich zeltete unter uns, erinnert an die Stiftshütte. Jesus ist also voller Chesed ve-Emet, voller Gnade und Wahrheit. Gott stellt das Evangelium der Gnade wieder her. Und wenn ich von Wiederherstellung spreche, geht es nie um eine Rückkehr zum exakt gleichen Ursprungsmuster, sondern immer um etwas Größeres. Gottes Wiederherstellungen übertreffen das Vorherige. Wenn Gott etwas oder jemanden wiederherstellt, ist es hinterher entweder größer in Quantität oder Qualität. Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, wie einen Ehepartner, wirst du natürlich nicht 10 Ehepartner erhalten. Mit einem kommst du ja bereits kaum zurecht. Aber Gott wird dir 10-fache Qualität schenken. Eine Qualität in Beziehungen, Besitztümern oder Finanzen, die nach dem Prinzip der Wiedergutmachung 100-fach mehr sein kann. Im dritten Buch Mose sogar 120-fach. Wir sehen also ein wunderschönes Bild dessen, was in unserer Zeit geschieht. Trotz all der Kriminalität, des Terrors und der Dunkelheit, die in den letzten Tagen über die Erde kommt, berichten die Medien nicht, was Gott tut. Gott tut Großes. Gott wirkt Wunder überall auf der Welt. Kürzlich wurde in Großbritannien eine Evangelisationskampagne durchgeführt, die über einige Tage andauerte und Tausende, nicht Hunderte, sondern Tausende dazu brachte, ihr Leben Christus zu übergeben. Wir leben in bemerkenswerten Zeiten. Als Mose zur Welt kam, wurde er auserwählt und gesalbt, um die Gemeinde Israels aus ihrer Sklaverei und Knechtschaft zu befreien. Wer hätte gedacht, dass in diesem Moment ein Champion geboren wurde? Angesichts der Tatsache, dass der Pharao zu jener Zeit Babys in den Nil warf, um sie von Krokodilen fressen zu lassen, könnte man annehmen, es sei die denkbar schlechteste Zeit gewesen, Kinder zu bekommen. Doch genau das war die Geburtsstunde dieses Champion-Babys. Ebenso bei Jesus. In der Zeit, als König Herodes alle Kinder unter 2 Jahren töten ließ, kam Christus zur Welt, der Retter der Welt. Christus ist wirklich der Retter der Welt. Und niemand hat in so kurzer Zeit so viel bewirkt wie unser Herr. Ich preise Gott für das Kreuz. Und ich bin dankbar, dass du und ich das Glück hatten, das Evangelium zu hören. Was bringt es einem, der reichste Mensch in Singapur, in ganz Südostasien oder sogar in ganz Asien zu sein? Viele beneiden solche Menschen, aber betrachtet euch selbst. Ihr besitzt unaussprechliche Freude, habt die Gewissheit, dass eure Sünden vergeben sind und genießt die Segnungen dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist ein ewiger Schatz. Also lasst uns nicht unsere Prioritäten aus den Augen verlieren und uns an Vergängliches hängen, sondern dankbar sein für all das, was wir haben. Seid dankbar, dass eure Namen im Buch des Lebens des Lammes verzeichnet sind. Und alle Kinder Gottes sagen, Amen. Also preist Gott. Kommen wir nun zum Wort. Heute habe ich eine Botschaft für euch. Und wie ich immer wieder sage, versteht bitte, woher ich komme, auch wenn ich im Fernsehen bin. Es gibt Menschen, die versuchen, im Fernsehen präsent zu sein, aber letztendlich aufhören müssen, weil niemand zuschaut oder darauf reagiert. Doch vergesst nicht, nur Gott kann Gunst gewähren. Wenn Gott einem keine Gunst schenkt, ist es wie bei vielen Serien, die nach einer oder zwei Staffeln enden, weil sie nicht fortgesetzt werden können. Nur weil man im Fernsehen ist, bedeutet das nicht automatisch, dass es die Menschen anspricht. Es ist wirklich Gottes Gunst. Der Umstand, dass Menschen sich von meinen Predigten angesprochen fühlen, demütigt mich. Aber ich erzähle euch davon, um euch zu ermutigen. Gott kann die Gunst auch in deinem Leben vermehren. Du musst kein Prediger sein, um Gottes Gunst zu erfahren. Erfolg als Pastor oder Geschäftsmann ist nicht selbstverständlich. Wir kennen Geschäftsleute, die scheitern, und Pastoren, die nach Ergebnissen suchen und kämpfen. Sie tun mir leid. Und ich möchte euch sagen, dass Gott Gunst für euer Leben bereithält. Aber diese Gunst kann vermehrt und verstärkt werden. Tatsächlich gibt es Dinge, die wir tun, die Gottes Gunst behindern. Also, lasst uns zunächst definieren, was Gottes Gunst bedeutet. Ich verwende den Begriff Gottes Gunst, weil das Wort Gnade so religiös belegt ist, dass es manchmal hilfreich ist, einen Schritt zurückzutreten und das Wort Gunst zu betrachten, denn beides bedeutet dasselbe. Gnade ist unverdiente Gunst. In der englischen Amplified Bible findet man an vielen Stellen unverdiente Gunst. Also Gnade ist Gunst. Sie sind ein und dasselbe. Gnade ist Gottes Gunst. Wenn Gott Gunst auf dein Leben legt, können deine Feinde sie nicht überwinden. Deine Kritiker können sie nicht erschüttern. Deine Wettbewerber können dich nicht aus dem Rennen werfen. Wenn dir Gunst von Gott zuteil geworden ist, ziehst du Menschen an. Sie reagieren auf dich, wollen mit dir Geschäfte machen, selbst wenn sie meinen, dein Angebot sei weniger wirtschaftlich oder teurer als das andere. Sie spüren deine Ehrlichkeit, deine Integrität. Doch Ehrlichkeit allein bringt noch keine Gunst. Ehrlichkeit mag Türen öffnen, denn Menschen machen gerne Geschäfte mit aufrichtigen Menschen. Aber das Element der Gunst ist etwas Besonderes. Es gibt ehrliche Menschen ohne Gunst. Was du also anstreben solltest, ist vermehrte Gunst Gottes in deinem Leben. Die Bibel lehrt uns, dass wir die Gunst in unserem Leben mehren können. Ob du nun Geschäftsmann bist oder Hausfrau, und Hausfrauen tragen eine der größten Verantwortungen, die Gott vergeben hat. Über alle Berufe hinaus. Denk nicht, Hausfrau zu sein hieße, nichts zu tun. Oft ist ihre Arbeit von größerer Bedeutung und mit ewigeren Konsequenzen verbunden als die vieler Geschäftsleute oder anderer Berufsgruppen. Ich will euch etwas sagen. Mütter befassen sich mit kostbarem Leben. Sie formen es nicht nur für diese Welt, sondern für die Ewigkeit. In einer Zeit, in der die Heranwachsenden ihre Mutter am meisten brauchen. Das soll nun nicht Müttern, die berufstätig sind, ein schlechtes Gewissen machen, okay? Aber es soll aufzeigen, dass der erste Bereich, in dem wir Gunst am meisten benötigen, unsere Familien sind. Wir brauchen die Gunst unserer Ehepartner. Hast du je Gott um Gunst bei deinem Ehepartner gebeten oder ging es immer nur um Gunst bei Kunden, bei deinem Unternehmen, Kollegen, Mitschülern, Freunden? Wie steht es mit Gunst in deiner Familie? Gunst bei deinen Kindern, deinen Teenagern. Hast du Gott darum gebeten? Hast du um vermehrte Gunst in diesen Bereichen gebeten? Manchmal sieht man Familien, in denen ohne ersichtlichen Grund eine Kluft zwischen der Teenager-Tochter und ihrer Mutter entsteht. Egal, was gesagt wird, die Tochter reagiert frustriert und ablehnend. Man mag nach Gründen suchen, im Kommunikationsstil oder anderswo, aber was diese Beziehung braucht, ist Gunst. Vermehrte Gunst. Was bemerkenswert ist, oft erkennen Menschen nicht, dass sie die Gunst Gottes in ihrem Leben behindern. Paulus sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Wenn man einen durchschnittlichen Christen fragt, was die Gunst Gottes in unserem Leben behindert, aufhebt oder zunichte macht, werden viele Sünde als Antwort geben. Das ist eine gängige Annahme in der Gemeinde. Doch in Wahrheit ist das nicht die Antwort. Natürlich sind wir alle gegen die Sünde, aber die Bibel lehrt uns, dass dort, wo die Sünde zunimmt, die Gnade überströmt. Also kann Sünde nicht die Antwort sein, oder?